Zuerst begriffen die anderen nicht, warum Marco sich immer mehr in Rage redete, bis er sagte, »Ihr werdet sie ihm nicht mehr nehmen können. Ich habe die Presseerklärung heute rausgegeben.« Marco hatte sich ins Recht reden wollen. Andreas sah Marco müde und mit einem Hauch von Ekel an. Er stand auf und fragte in die Runde, »Wo ist im Park die Stelle, an der man telefonieren kann?« Auch Margarete stand auf. »Komm!« Marco schlug mit der Hand auf den Tisch. »Seid ihr verrückt? Ihr wollt Jörgs Leben kaputt machen, ohne auch nur mit ihm zu reden?« Er sprang auf, war mit ein, zwei Sätzen bei Andreas, schlug ihm das Telefon aus der Hand, bückte sich, griff es, richtete sich auf und warf es in den Back. Triumphierend und kämpferisch tänzelnd stellte er sich Andreas gegenüber. Der wandte sich an Karins Mann und fragte müde, »Kann ich deines haben?« Eberhard nickte, holte das Telefon aus der Tasche und gab es Andreas. Wieder setzte Marco dem weggehenden Andreas nach, aber diesmal streckte Ilse ihr Bein aus. Und Marco stolperte, stürzte und kam zusammen mit Margaretes leerem Stuhl so krachend auf dem Boden auf, dass Ilse mit einem kleinen lautes Erschreckens die Hand vor den Mund schlug. Einen Augenblick lang hielten alle den Atem an. Dann richtete Marco sich benommen auf, mochte nicht aufstehen, lehnte sich mit dem Rücken an Ilses Stuhl. Andreas und Margarete gingen in den Park. Ulrich sagte zu seiner Frau, »Schau, er ist noch ganz. Mir langt's für heute. Dir auch?« Sie reichte ihm die Hand und beide nickten den anderen zu und gingen. Karin sah ihren Mann fragend an. Auch er nickte, stand auf und sie tat es ihm nach. Aber dann stand sie unschlüssig, bis Henna sagte, »Geht ruhig«, und Ilse beipflichtete, »Ja, geht schlafen.« Marco sagte verwundert, »Ich bin gestolpert.« Er hielt sich den Kopf mit beiden Händen. Ilse strich ihm übers Haar. »Ich habe dir das Bein gestellt.« »Wirklich?« »Wirklich. Ich hatte Streit.« »Du hattest Streit mit Andreas. Und wenn Andreas zurückkommt, solltest du im Bett liegen. Wir wollen nicht, dass es noch mehr Drama gibt. Wir hatten genug Drama für einen Tag.« »Henna hilft dir in dein Zimmer. Hast du Aspirin? Nein? Ich bring dir welches, wenn ich ins Bett gehe.« Eine Weile saß Ilse allein auf der Terrasse. Dann kam Henna wieder und berichtete ihr, dass Marco sofort eingeschlafen war. Vielleicht hatte er eine kleine Gehirnerschütterung. Auch Andreas und Margarete ließen sich über Marco berichten, als sie aus dem Dunkel des Parks wieder in das Licht der Terrasse zurückkehrten. Andreas hatte einen halben Erfolg gehabt. Die Agenturen haben die Meldung über die Presseerklärung rausgenommen. Aber ein paar Stunden war sie drin. Und es wird Zeitungen geben, die sie bringen, und von denen ich zwar eine Gegendarstellung kriegen kann, aber misslich bleibt's. Haben wir noch Wein? Neben der Tür steht Ulrichs Bordeaux. Es gab noch eine Flasche. Sie schenkten ein und stießen nochmal an. »Darauf, dass der Fluch endet«, sagte Margarete. »Darauf, dass der Fluch endet«, wiederholten die anderen. »Was für ein Fluch?«, fragte Andreas nach einer Weile. »Ist es nicht ein Fluch, was von der Generation vor Jörg auf Jörg und von Jörg auf seinen Sohn geht? Mir kommt es wie einer vor.« Sie sah Andreas skeptischen Blick und lächelte ihn an. »Wir sind hier draußen ein bisschen zurück. Zu uns kommen im Herbst mit den Nebeln noch die Geister, und wenn's im Sommer nachts ruft, sind es nicht nur die Käuzchen. Bei uns gibt es noch Hexen und Feen, und es gibt Flüche, die manchmal erst nach Generationen von uns genommen werden.« Sie stand auf und die anderen mit ihr, und sie umarmte Andreas und Ilse. Und sagte zu Henna, »Bringst du mich nach Hause?« Schließlich schliefen alle. Andreas, nachdem er im Zimmer noch eine Viertelstunde lang auf- und abgegangen war und sich nochmal geärgert und wieder beruhigt und nochmal juristische Optionen durchgespielt hatte. Ilse, nachdem sie erwogen und verworfen hatte, weiterzuschreiben und beschlossen hatte, am frühen Morgen wieder zur Bank am Bach zu gehen. Dole und Ferdinand hatten die Bank verlassen, als die Terrasse schon leer und dunkel war. Es hatte zu regnen begonnen, und zuerst war es ein milder Sommerregen, der die beiden einhüllte wie ein leichter, warmer Atem. Dann wurde der Regen kälter, Dole fröstelte und sie gingen ins Haus. »Ich habe kein Zimmer«, flüsterte Ferdinand. Und Durle flüsterte zurück, »Du kommst mit zu mir.« Auf der Treppe blieb er stehen. »Ich habe noch nie...« Durle nahm seinen Kopf in beide Hände und küsste ihn. Sie lachte leise. »Ich habe schon.« Ulrich und seine Frau hörten, wie ihre Tochter mit Ferdinand in ihr Zimmer ging und wie die beiden sich liebten. »Müssen wir nicht?« »Nein, wir müssten nicht«, sagte Ulrich und hielt seine Frau in den Armen, bis das Rauschen des Regens ihr Herz erreichte. Dann liebten auch sie sich. Karin lag wach, hörte den Atem ihres Mannes und dachte an die Andacht am nächsten Morgen. Sie anzusetzen war ein Reflex gewesen. In zahllosen Konfirmandenwochenenden, Rüst- und Freizeiten, Tagungen und Synoden eingeübt. Aber sie konnte den Freunden nichts Eingeübtes präsentieren. Jedes Wort musste stimmen. Sie durfte nur sagen, was sie wirklich wusste. Aber was wusste sie? Sie wusste, dass sie nicht wie Ilse das Bein hätte ausstrecken und Marco stolpern machen können, und schämte sich. Am glücklichsten schliefen Margarete und Henna ein. Sie waren glücklich, weil nichts am anderen sie störte, nichts sie ärgerte. Man guckt zwar darüber hinweg, wenn es in den Tagen und Wochen des Sich-Verliebens passiert, aber wenn es gar nicht erst passiert? Sie waren glücklich, weil ihnen alles gefiel, was sie voneinander erfahren hatten. Es war nicht viel. Sie hatte nicht von ihren Übersetzungen und er nicht von seinen Reportagen gesprochen. Sie hatten einander weder ihre Familien, noch Freunde, noch Lieblingsbücher und Filme vorgestellt. Aber wie er Christiane geholfen hatte, hatte Margarete gefallen. Und ihm die Mischung aus Zweifel und Nachsicht, mit der sie ihn danach angesehen hatte. Sie waren glücklich, weil sie einander so gerne rochen und schmeckten und fühlten. Sie lagen nackt in Margaretes Bett und genossen, dass ihre Körper einander mochten, dass sie das nicht unabhängig von ihren Herzen taten, dass es aber ein eigenes Mögen, ein eigener Schatz war. Sie hörten den Regen nicht nur durchs offene Fenster, sondern auf dem Dach über ihnen. Sie schliefen in einem Haus aus Regen ein. Als Christiane Jörg aufs Zimmer folgte, saß er auf dem Bett und starrte auf den Boden. Sie setzte sich neben ihn und nahm seine Hände in ihre. »Meinst du, mein Sohn ist morgen noch da? Hättest du das gerne?« »Ich weiß nicht. Ich wusste nicht, dass alles so schwer werden würde. Man sollte meinen, ich hätte mir alles reiflich überlegen können, und ich habe mir auch alles reiflich überlegt, aber es ist wie mit dem Schwimmen, erinnerst du dich? Ich habe als Junge einen Sommer lang zu Hause mit dem Bauch auf dem Stuhl gelegen und Schwimmbewegungen geübt, bin aber den ganzen Sommer mit meinen richtig geübten Bewegungen im Wasser untergegangen. Im Gefängnis lag ich auf dem Stuhl. Jetzt bin ich im Wasser. Aber eines Tages konntest du schwimmen. Ja. Weißt du noch, wie das kam? Und ob ich das noch weiß? Im Herbst sind wir mit Tante Clara ins Tessin an den Langensee gereist, und du bist mit mir in den See geschwommen. Und es hat geklappt. Hier übst du ein Wochenende lang mit den Freunden, und wenn wir in die Stadt gehen, klappt's. Nein. Er schüttelte den Kopf. Ich muss es morgen schaffen, wenn es dann nicht schon zu spät ist. Vielleicht war das Wochenende ein Fehler. Es tut mir leid. Nein, Christiane. Woran ich stoße und mich verletze, sind meine Grenzen. Ich muss mich auch selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Er legte kurz die Stirn an ihre Schulter. Ich weiß vieles wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer geschossen hat. Ich weiß nicht mehr, ob ich Jan in Amsterdam treffen sollte und habe hängen lassen. Ich weiß nicht mehr, wie die palästinensische Ausbilderin hieß und ob wir was miteinander hatten. Ich weiß nicht mehr, was ich über Jahre im Gefängnis gemacht habe. Irgendwas muss ich gemacht haben, aber es ist weg. Wir können nicht alles im Gedächtnis behalten. Das weiß ich auch, aber mir ist, als seien mir die Sachen aus dem Gedächtnis herausgebrochen worden. Nicht alte, unwichtige Sachen, die absinken müssen, damit neue, wichtigere Sachen Platz finden, sondern Teile von mir. Wie kann ich mir noch trauen? Gib dir Zeit, Böckchen, gib dir Zeit. Er lachte. Das haben wir noch nie gekonnt, dir. Uns Zeit geben, es laufen lassen, das Leben nehmen, wie es kommt, es uns gut gehen lassen. Wir haben es nie gelernt. Die Engländer haben ein Sprichwort von alten Hunden, die neue Tricks lernen. Nein, Tia, old dogs don't learn new tricks. Das englische Sprichwort sagt das Gegenteil. Beide schwiegen. Christiane merkte, dass sie weniger Angst hatte als am Abend davor. Das erstaunte sie. Keines der gestrigen Probleme war gelöst, und die heutigen waren es auch nicht. Warum machten sie weniger Angst? Sie hörte an Jörgs Atem, dass er eingeschlafen war. Er saß auf dem Bett, in sich gesackt, vornübergebeugt, die Hände im Schoß. Sie stupste ihn leicht, und er sank zur Seite und aufs Bett. Sie zog ihm die Schuhe aus, legte seine Beine hoch, zog das Laken unter ihm hervor und breitete es über ihn. Dann stand sie eine Weile am Bett, sah ihrem Bruder beim Schlafen zu und hörte, wie aus den ersten Tropfen des Regens ein gleichmäßiges Rauschen wurde. Sie sah alles in ihrem schlafenden Bruder, seinen Ernst, seine guten Absichten, seinen Eifer, seinen Mangel an Distanz zu allem und auch zu sich selbst, seine Enge, seine Selbstüberschätzung, seine Rücksichtslosigkeit, seine Hilflosigkeit. Hätte sie ihn mögen gelernt, wenn sie ihm zufällig begegnet wäre? Sie war ihm nicht zufällig begegnet. Er war ihr Bruder, den sie aufgezogen und begleitet und umsorgt hatte. Er war ihr Schicksal. Sie konnte machen, was sie wollte und gehen, wohin sie wollte. Leise ging sie in ihr Zimmer. Der Regen tränkte den Sandboden, sammelte sich in Rinnsalen und Pfützen, spülte jede Erhebung hinab, stand im Hof, schwemmte in den Keller. Er tat den Pflanzen gut. Bislang war der Sommer trocken gewesen und alles kümmerte. Die Hortensien am Hoftor und vor der Haustür, die Himbeeren und Tomaten neben dem Gartenhaus, sogar die Eichen, deren Blätter Frische und Farbe verloren hatten. Als Margarete mitten in der Nacht aufwachte und das Rauschen des Regens hörte, lauter, so kam's ihr vor, als beim Einschlafen, freute sie sich auf die Hortensien, die am nächsten Morgen leuchtender blühen würden, auf die reife Fülle der Himbeeren und Tomaten, auf die strahlende Stattlichkeit der Eichen. Sie schlief wieder ein, wachte wieder auf, und der Regen rauschte immer noch vor den Fenstern und auf dem Dach. Auch das gehörte zu diesem Land. Dass der Regen aus tiefen grauen Wolken es zudeckt, dass die Tropfen in dünnen Schnüren fallen wie auf japanischen Zeichnungen, dass der Boden nass und schwer wird und an den Schuhen klebt, dass der Regen nicht aufhören will und nur der Verstand einen vor der Angst rettet, es ergieße sich eine Sintflut aufs Land. Denn so fühlt der Regen sich an, wie eine Sintflut, die erst enden wird, wenn alles unter Wasser steht. Margarete wusste, das Wasser würde in den Keller dringen, durch das rostige Wellblech auf dem Dachboden, und wenn das Rinnsal zwischen den beiden Häusern wiederkehrte und anschwoll, in die Küche. Nachdem diese kleinen Katastrophen zum ersten Mal passiert waren, hatte Margarete beim nächsten großen Regen mit Sandsäcken und Plastikplanen zu sichern versucht. Es hatte nicht viel geholfen. Sie musste trotzdem den Keller ausschöpfen und auf dem Dachboden aufwischen. Eines Tages mochten Christiane und sie das Geld haben, Drainagen ums Haus zu bauen und das Dach zu erneuern. Wenn sie das Geld nie haben würden, war es Margarete auch recht. Die Sintflut gehörte zu dem Land, das sie liebte. Und zu der Liebe zum Land gehörte für Margarete die Bereitschaft, sich in das zu ergeben, was es bringt. Kälte, Hitze, Melancholie, Trockenheit, Sintflut. Margarete drehte sich auf die Seite, Rücken an Rücken, Po an Po mit Henna. Sie konnte sich nicht erklären, warum dieses Aneinanderliegen so beruhigend war, aber es war's. Wie würde es zwischen ihnen weitergehen? Er manchmal bei ihr auf dem Land, sie manchmal bei ihm in der Stadt und manchmal eine gemeinsame Reise? Sie wusste selbst nicht, wie sie es wollte. Sie liebte ihre Freiheit und Einsamkeit. Zugleich hatte das bisschen Nähe mit Henna eine Sehnsucht nach Gemeinsamkeit geweckt, von der sie nicht gewusst hatte, dass sie noch in ihr wartete. Aber in die Stadt würde sie nicht ziehen. Das Land würde sie nicht verlassen. Sie hörte dem Rauschen des Regens zu. Erinnerungen tauchten auf. Die Nacht in der Hütte auf dem Feld, als sie 7-jährig von zu Hause weggelaufen war und vom Regen überrascht wurde und noch nicht sicher war, ob der Regen nicht alles überfluten und wegschwemmen würde. Der Sommer beim Ernteeinsatz, als sie Tag ein, Tag aus mit klammen Händen Kartoffeln aus dem Matsch graben und säubern mussten. Der Samstag, an dem ihre beste Freundin heiratete und Bretter über die große tiefe Pfütze vor dem Eingang des Amts gelegt werden mussten, ehe Bürgermeister, Paar und Gäste hinein konnten. Die Depressionen, in die sie gefallen war, wenn der Regen überhaupt nicht mehr aufgehört hatte. Dann zählte sie in Gedanken, wie viele Eimer es im Haus gab. 5, 6. Sie würden, wenn der Regen vorbei war, eine Kette bilden und den Keller leer schöpfen. Marco würde den Eimer an Andreas weitergeben, Andreas an Ilse, Ilse an Jörg. Lächelnd schlief sie wieder ein. Sonntag. Ilse schlief nicht tief, wachte oft auf und war mit dem Morgengrauen hellwach. Sie trat ans Fenster und sah Hof, Eiche und Scheune in den Schleier des Regens gehüllt. Nichts war es mit dem Schreiben auf der Bank am Bach. Ilse nahm Waschkrug und Schüssel vom Tisch und rückte Tisch und Stuhl ans Fenster. Es war zum Schreiben gerade hell genug. Ilse wusste nicht, woher ihr in den letzten beiden Tagen die Gewissheit zugewachsen war, dass sie schreiben wollte. War sie während der Monate, in denen sie mit dem Gedanken ans Schreiben gespielt hatte, im Verborgenen entstanden? War sie die trotzige Antwort auf das Lebensgefühl der Ungewissheit, das sie bei den anderen zu spüren meinte? War sie das Ergebnis des Erschreckens über Jörg, der ein falsches Leben mit hohem Einsatz gelebt hatte, um am Ende mit leeren Händen dazustehen? Einerlei. Sie hatte die Gewissheit. Zugleich war sie ungewiss, wie sie Jans Geschichte weiter und zu Ende erzählen sollte. Sie konnte mit seiner Geschichte die bekannte Geschichte des Terrorismus in Deutschland erzählen. Sie musste sie ohnehin recherchieren. Sie konnte auch erzählen, was sie nicht recherchieren konnte, sondern fantasieren musste. Die Geschichte der bislang nicht aufgeklärten Morde und nicht gefassten Terroristen. So oder so, zu welchem Ende sollte sie die Geschichte bringen? Wird Jan gefasst? Wird er erschossen? Geht er beim Basteln einer Bombe in die Luft? Und was geschieht, wenn er gefasst wird? Sitzt er seine Zeit ab? Wird er freigepresst? Bricht er aus? Nein, dann geht die alte Geschichte nur weiter. Er muss seine Zeit absitzen. Aber wie geht es ihm dabei? Fühlt er sich als Gefangener des Kriegs, den er geführt hat? Fühlt er sich als Opfer? Trotzt er? Bereut er? Wie hätten wir unsere Terroristen gerne? Ilse musste entscheiden, wie jemand mit seiner Vergangenheit als Terrorist eigentlich umgehen soll. Sie verstand die Forderung, der Terrorist solle Aufklärung leisten und Reue zeigen. Die Angehörigen der Opfer wollen wissen, was passiert ist, und die Gesellschaft braucht ein Zeichen, dass der Terrorist wieder in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen werden will. Trotzdem hatte Jörg sie gerührt, als er den Antrag auf Begnadigung voller Stolz und Trotz gestellt hatte. Oder nicht? Hatte gar nicht der Jörg sie gerührt, den Antrag auf Begnadigung gestellt hatte, sondern der stolze und trotzige Junge, an den er sie erinnerte, in den sie sich als Mädchen verliebt hatte? Hatte nur ihre Erinnerung an ihre Liebe sie gerührt? Seltsam. Seit Freitag hatte sie an ihre Liebe zu ihm kein einziges Mal gedacht, geschweige denn einen Hauch davon gespürt. Er war für sie ein Objekt der Neugier geworden, das sie mit kalten Augen ansah und manchmal überraschend, manchmal befremdlich, immer interessant fand. Sie machte ein Experiment mit sich und erinnerte sich an den Morgen vor vielen Jahren, als Jörg in den Hörsaal kam. Wie immer saß sie in der 5. Reihe, nahe genug zum Professor, um gut aufpassen zu können, weit genug von ihm, um nicht aufgerufen zu werden. Die Vorlesung über amerikanische Geschichte hatte gerade begonnen, und Jörg gehörte offensichtlich nicht zu den üblichen Hörern. Nachdem er die Tür geschlossen hatte, blieb er stehen, sah sich um, musterte den Professor, die Studenten und Studentinnen, ging schließlich langsam nach vorne und setzte sich in die erste Reihe. Die Sicherheit, mit der er das tat, Lichtjahre entfernt von Ilses Gehemmtheit, dazu sein fröhlich trotziges Gesicht und seine schlanke Gestalt in Jeans und blauem Hemd über weißem T-Shirt. Sie verliebte sich in ihn.